Geständnisse beginnt mit einem rund 20-minütigen Monolog der Klassenlehrerin Moriguchi, die am letzten Tag des Schuljahres erzählt, dass sie fortan nicht mehr Lehrerin sein will. Warum nicht? Wird sie gefragt. Weil ihre 4-jährige Tochter vor einigen Monaten im Schulschwimmbecken ertrunken ist. Aber es war kein Unfall, sagt Moriguchi. Meine Tochter wurde von 2 Schülern dieser Klasse ermordet. Und dann sagt die Lehrerin, selbst bei einer Anzeige schützte beide das Gesetz. Im Endeffekt bleiben sie straffrei. Ich bin zu dem Schluss gekommen, sagt Moriguchi, dass das nicht reicht. Ich will, dass sie die Schwere ihrer Schuld begreifen, sie auf sich nehmen und damit leben. In die Schulmilch, die ihr vorher getrunken habt, ihr 2, habe ich mit HIV-verseuchtes Blut gemischt. Ihr habt sie beide ausgetrunken. Danke. Und dann schaut die Rachegöttin gelassen, kühl, fast liebevoll in dieser Kühle auf ihre Schüler und sagt, der Frühling bringt Blumen, Bäume, Gräser, Vögel, Menschen, alles Lebendige zum Sprießen. Ich wünsche euch fruchtbare Frühlingsferien. Geständnisse entwickelt von dieser Exposition aus das schockierende Panorama einer Rachegeschichte. Zunächst fällt vor allem die aufregende Montage zwischen den kühlen, in grau-blau gehaltenen Bildern und dem Sound wie dem Rhythmus der Geräusche auf, die sich wiederum eng mit dem großartigen Soundtrack verbinden, der Radiohead oder die japanischen Bands Boris oder Curly Giraffe präsentiert. Mitunter hat man das Gefühl, und das wirkt wie ein Sog in seiner Musikalität, dass Tetsuya Nakashima seinen Film Geständnisse nach dem Rhythmus dieses Soundtracks geschnitten hat. Grandios, diese ästhetische Konzeption des Films, aber stets vollends im Dienst dieses Rache-Thrillers, der hinter seiner Thriller-Fassade vor allem von der Einsamkeit der Kinder und Jugendlichen im zeitgenössischen Japan erzählt.